Morning, people. Guten Morgen, Leute. Where are you all doing everything right? Tá tudo certo, estamos aqui. Olá, olá, olá. There you go. Now we are on both channels, YouTube and Instagram. Jetzt sind wir auf beiden Kanälen, YouTube und Instagram. We're going to talk about question and answer. Wir werden über Fragen und Antworten sprechen. Let's see. Schauen wir mal. My videomaker is talking to me too, but I ignore her now. Meine Videoproduzentin spricht auch mit mir, aber ich ignoriere sie jetzt. Vielleicht ist das wichtig. Yeah, maybe it's important. Ja, vielleicht ist es wichtig. Don't forget to do this. Exactly. Mari, você é lindo. Bom dia. Eu me chamo muito, você nem imagina. Yeah, I guess. Also important. Ah, es ist nicht wichtig. Sie wollte nur guten Morgen sagen. I wonder if YouTube is working, because somehow it looks like people are not coming in. But we'll give you a minute. Ah, now they're coming. Ich frage mich, ob YouTube funktioniert. Ah, jetzt kommen die Leute rein. Es funktioniert. We are all very excited here in our house. Wir sind alle sehr begeistert hier in unserem Haus. I mean, more or less. Naja, mehr oder weniger. Since Daniel moved out, life is not really so exciting anymore. Seit Daniel ausgezogen ist, ist das Leben nicht mehr so begeisternd. But we are a little bit excited about life. Aber wir sind immer noch ein bisschen begeistert über das Leben. God is doing incredible things all over the world. Gott tut unglaubliche Dinge auf der ganzen Welt. And the testimonies we get are beautiful. Und die Zeugnisse, die wir erhalten, sind herrlich. Well, Thursday Gracie will be back with the prophetic life. Am Donnerstag wird Gracie zurück sein bei unserem prophetischen Live. We received the message. Wir erhielten die Nachricht from a lady who watched a prophetic Live almost a week after we did it. Von einer Frau, die das prophetische Live fast eine Woche später angeschaut hat. And through a word of knowledge, she got healed from an arm that was immovable for about 2 years. Und durch ein Wort der Erkenntnis wurde ihr Arm geheilt, der fast 2 Jahre lang völlig unbeweglich war. And she said, 2 years immovable. Sie sagte, 2 Jahre unbeweglich. They recorded the video, like everything. Und sie nahmen ein Video auf, in dem sie sich in alle Richtungen bewegte. All right, suggestion. Kann ich etwas vorschlagen? Debbie hat einen Vorschlag. Alles, Liebling. I think you should do a live with just sharing all the testimonies that you're receiving and encourage everybody else. We making postages with all the testimonies, putting them together and we do share them. Okay. Ich denke, ihr solltet ein Live machen, bei dem ihr alle die Zeugnisse weitergibt, die ihr erhaltet, um all die anderen zu ermutigen. Wir machen Videos mit all den Zeugnissen, die wir zusammenstellen, und dann teilen wir sie. But you know what we could do, sweetheart? Aber weißt du, was wir machen könnten, Liebling? I mean, that was a good suggestion. Das war eigentlich ein guter Vorschlag. We could invite everybody who's ever experienced a miracle through us to our house to come in the studio and share it here in the live. What do you think? Wir könnten jeden einladen, der je ein Wunder erlebt hat, hier in unser Haus zu kommen, um hier ins Studio zu kommen und es hier im Live zu erzählen. Was denkst du? But they're willing. Alle gleichzeitig. Sie wären bestimmt bereit. I think a lot of people have experienced a miracle right now because they come to our house. Ich denke, viele Leute haben gerade jetzt ein Wunder erlebt, weil sie in unser Haus kommen könnten. All right, let's start. Okay, fangen wir an. Before I start answering the question, bevor ich anfange, die Fragen zu beantworten, we were in Goiânia for a Brazilian Leadership Meeting. Wir waren in Goiânia zu einem Leitungstreffen von Brazilian Kids Care. And there were people complaining about my new hair, that I let my hair grow. Und dort beschwerten sich Leute über meine neue Frisur, dass ich meine Haare wachsen lasse. Durch diese Leute ließen andere Leute das ausrichten. Also schaut. Ich wohnte im Haus von Vinicius und Thaisa. Before we left yesterday morning, und bevor wir gestern Morgen abreisten, I was playing with their son, their 2-year-old son. Spielte ich mit ihrem 3-jährigen Sohn. And he's kept saying, und er sagte immer wieder, Bobo Heini, that's what he calls me. Bobo Heini, so nennt er mich. You are so chic. So chic. Du bist so chic. I said, why? Ich fragte, warum? He said, because of your hair. Wegen deinen Haaren. So I'm gonna leave my hair. Also werde ich meine Haare so lassen. Okay. Cute. What is this like? Is this like... What's the signal that people can concentrate? ADHD. Exactly. Mm. Okay, a lot of people probably suffer with it. Mein 13 Jahre alter Sohn hat ADHS und ich habe nie für Heilung gebetet. Kannst du mich lehren? My 13-year-old son has ADHD OCD. OCD, yeah. And I never prayed for healing. Can you teach me? Okay, now I'm gonna be honest, like always. Ich werde ehrlich sein, wie immer. For 10 years I lived in America with Debbie. 10 Jahre lang lebte ich in Amerika mit Debbie. And when we lived there, I also worked in a school for 5 years. Und während wir dort lebten, arbeitete ich 5 Jahre lang auch in einer Schule. With kids from 10 to 14. Mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren. Most of these kids had a lot of issues that I worked with, almost everyone. Die meisten von diesen Kindern hatten viele Probleme, fast alle von ihnen. In fact, I was specifically hired to work with these children with mental and physical issues. Ich wurde speziell dafür angestellt, um mit diesen Kindern mit geistigen und körperlichen Problemen zu arbeiten. And a huge, I would probably say 80% had ADHD. Und ein großer Anteil, ich würde sagen 80%, hatten ADHS. And we also had foster sons. Und wir hatten auch Pflegesöhne. With such serious ADHD that no teacher could handle them and they put them on very strong medication. Mit so gravierendem ADHS, dass kein Lehrer mit ihnen umgehen konnte und sie gaben ihnen sehr starke Medikamente. So I asked the social worker if I said I don't want the child to have this medication. Ich sagte zu dem Sozialarbeiter, ich möchte nicht, dass das Kind diese starken Medikamente bekommt. But they forbid me. Aber sie haben es mir verboten. And I disobeyed them. Und ich habe ihnen nicht gehorcht. I stopped the medication. Ich stellte die Medikation ein. The kid lived with us and he was 13 or 12 when he moved in, huh? 12 or 13. Yeah. And after 6 months he was so transformed. The teacher was shocked. The social worker was shocked. They said you can stop the medication now. Das Kind lebte mit uns und es war 13, als er einzog, oder eher 12, ja wahrscheinlich 13. Nach 6 Monaten war es so verwandelt. Der Lehrer war schockiert, der Sozialarbeiter war schockiert. Sie sagten, sie könnten die Medikamente jetzt absetzen. And I said, I cut it 6 months ago. Und ich sagte, ich habe sie vor 6 Monaten abgesetzt. Here is what I have always believed and learned. Hier ist, was ich immer geglaubt und gelernt habe. With these issues, it's more than just saying a prayer. Bei diesen Problemen geht es um mehr als nur ein Gebet zu sprechen. Yes, you have to believe and you have to declare and you have to command this to go. Ja, du musst glauben und du musst proklamieren und befehlen, dass dies verschwindet. Don't ask God to fix the problem because Jesus did everything. Bitte Gott nicht, das Problem zu lösen, denn Jesus tat alles. But I always believe we have to go to the root and not treat symptoms. Aber ich habe immer geglaubt, dass wir an die Wurzel gehen müssen und keine Symptome behandeln dürfen. And I believe that these conditions, they are not the real problem. Und ich glaube, dass diese Symptome nicht das eigentliche Problem sind. I really believe that. Ich glaube das wirklich. So what's the root? Was ist also die Wurzel? Number one, food. Nummer 1, Essen. If your kid drinks a lot of soda, wenn dein Kind viel Limo trinkt, you basically program the kid to have ADHD. Programmierst du das Kind quasi darauf, ADHS zu haben? Why? Warum? Because Coke has a lot of caffeine and every soda has sugar and these two components together will make it almost impossible for the kids to concentrate. Was ist das für ein Problem? Oh, calm down. Weil Cola viel Koffein enthält und jede Limonade enthält Zucker. Und diese beiden Komponenten zusammen machen es fast unmöglich für das Kind, sich zu konzentrieren oder zur Ruhe zu kommen. So, do a little research. Recherchiere ein bisschen. And cut out sugar, cut out caffeine. Your kid will hate you, but if you love your kid, you'll do it. Und lasse Zucker, Koffein weg. Dein Kind wird dich hassen, aber wenn du dein Kind liebst, wirst du es machen. Another big offender is the red coloring, the red dye. Mm-hmm. Red food coloring. Ein anderer großer Faktor ist die rote Farbe, also rote Lebensmittelfarbe. A lot of people put it in their food here. They sell it in packets here. Viele Leute tun das hier in ihr Essen. Sie verkaufen es hier in Päckchen. So you put things inside of your body and then the body goes like this and can't concentrate. You've just basically reaped what you've been sowing. Du nimmst das zu dir und dann wird dein Körper unruhig und du kannst dich nicht konzentrieren. Du erntest im Grunde das, was du siehst. The second thing is don't allow your kid to be connected to electronics all day long. Das zweite ist, erlaube deinem Kind nicht, den ganzen Tag mit Elektronik verknüpft zu sein. You know, it's like till 10 o'clock at night. So, and then they'll go down the bed and they go, How can you concentrate anymore? Bis 10 Uhr abends sind sie daran und dann gehen sie ins Bett. Wie soll man sich dann noch konzentrieren? And thirdly, und drittens, what kind of atmosphere do you have in your house? Was für eine Atmosphäre hast du in deinem Haus? Are you a calm person or are you yourself an agitated person? Bist du eine ruhige Person oder bist du selbst eine aufgewühlte Person? You know, your kids, I know this is hard for parents. Deine Kinder, und ich weiß, das ist hart für Eltern. But our kids usually reflect us. Aber unsere Kinder spiegeln uns normalerweise wieder. So I would ask myself this question, am I a person who spends a lot of time with Jesus, has a calm, peaceful atmosphere at the house, or are we creating an atmosphere where it's hard for a child to even concentrate? Deshalb würde ich mir die Frage stellen, bin ich ein Mensch, der viel Zeit mit Jesus verbringt, die eine ruhige, friedliche Atmosphäre in ihrem Haus hat, oder schaffen wir eine Atmosphäre, in der es schwer für ein Kind ist, sich zu konzentrieren? I'm not saying that everything that your child does is your fault. Ich sage nicht, dass alles, was dein Kind tut, dein Fehler ist. Das sage ich nicht. But we have to be honest enough to say, I am the one who is creating a lot of things in my own house that then the kids will only give back to me. Aber wir müssen ehrlich genug sein, um zu sagen, ich bin derjenige, der viel Trubel in seinem Haus erzeugt, die meine Kinder mir dann nur zurückgeben. So I believe the whole thing is a package. Ich glaube, das Ganze ist ein Paket. So yes, we reject the sickness. Ja, wir weisen die Krankheit zurück. But we understand there are some things that have to change in our hearts, in our lives. Aber wir verstehen, dass sich auch ein paar Dinge in unserem Herz und Leben ändern müssen. Anything else to add? Hast du noch etwas zu ergänzen? Ich bin sicher, du hast etwas. Well, no, just if you get rid of or take care of all these things that you've just talked about. Nein, aber wenn du dich an all die Dinge gekümmert hast, über die Reinhard gesprochen hat, then there could still be the underlying problem of the sickness, and if taking authority over it in the name of Jesus could also bring healing in that situation as well. Dann könnte es immer noch das zugrunde liegende Problem der Krankheit geben, und dann muss man die Autorität darüber einnehmen im Namen Jesu, und dann kann Jesus auch Heilung in diese Situation hineinbringen. And as parents of the house, nothing's allowed to come into our house or do anything to our kids. We have the authority over it. We can just take the authority, declare the authority that we have over our children and not let anything rule that's not supposed to be there. Und als Eltern im Haus dürfen wir nicht erlauben, dass irgendetwas in unser Haus kommt oder unseren Kindern etwas antut. Wir haben die Autorität. Wir können die Autorität einfach nehmen und sie über unsere Kinder deklarieren und nicht zulassen, dass irgendetwas anderes dort herrscht. We're going to do something different here now. Wir machen hier jetzt etwas anderes. On YouTube, somebody's sending us a message. Auf YouTube hat uns hier jemand eine Nachricht geschickt. Woman from Lettland. Eine Frau aus Lettland. Lettland, she's speaking German. I think it's Lithuania. Sie spricht Deutsch. Yeah, and she's sending a message to pray for a young man called Elmar. Und sie schickt uns eine Nachricht, um für einen jungen Mann namens Elmar zu beten. Yeah, I can see her message here. Her name is Lama. Ich kann ihre Nachricht hier sehen. Or Anyhow, this Elmar is in a coma, in artificial coma. Dieser Elmar ist in einem Koma. And they're going to make the first surgery this week. Und sie werden diese Woche eine erste Operation durchführen. So let's go and pray for this person right now. Also lasst uns jetzt für diese Person beten. Father, we thank you for Elmar. Vater, wir danken dir für Elmar. We thank you that your power is going from all the way in São Paulo to Lithuania. Nós te agradecemos porque o poder, or wherever this kid is. Wir danken dir, dass deine Vollmacht nun von São Paulo nach Lettland geht oder wo immer dieses Kind ist. We rebuke every spirit of infirmity. Wir weisen jeden Geist der Krankheit zurück. We command this child or this person to be perfectly healed. Wir befehlen, dass dieses Kind oder diese Person vollkommen geheilt ist. We command every cell of his body to be restored. Wir befehlen jeder Zelle seines Körpers wiederhergestellt zu sein. We declare that the power of Jesus is much greater than any other power in this world. Wir verkünden, dass die Macht von Jesus viel größer als jede andere Macht in dieser Welt ist. That's by the power that we speak right now. Das ist die Macht, aus der wir jetzt sprechen. Be healed. Sei geheilt. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. If she speaks German, she can understand in English. Vielleicht versteht sie nur Deutsch und versteht das Englische nicht. Sie muss es nicht verstehen. Ich habe es über den Körper proklamiert. Der Körper versteht es. Diese Frau hat auf Deutsch geschrieben. Deshalb hat sie es vielleicht nicht verstanden. Wir haben für Elmar gebetet. Look, this is not a question we'd like to answer. Somebody asked about water baptism and importance. Go on YouTube. We have a whole series recorded about baptism. Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten werden. Jemand fragt über die Wassertaufe. Geh auf YouTube. Dort haben wir eine ganze Serie über die Taufe. Yeah, they're all for free. Sie sind alle kostenlos. I'm going to answer a question that I don't like to answer. Ich werde eine Frage beantworten, die ich nicht gerne beantworte. But I'm hoping it will help a lot of people. Aber ich hoffe, es wird vielen Leuten helfen. Bitte gib einen Rat für eine junge Dame, die noch jung ist und eine Pastorin ist, in einer kleinen Gemeinde und einem kleinen Ort. Please give a counsel for a youth, a young lady who is a youth and who is a pastora, a woman, and from in a small church and in a small town. Okay, you asked me for my counsel, so I will give you my counsel. Okay, du hast mich um einen Rat gebeten, also werde ich dir meinen Rat geben. Stop being a pastor. Hör auf, ein Pastor zu sein. It's gonna mess up your life and gonna mess up the people's life too much. Es wird dein eigenes Leben und das Leben der Leute zu sehr durcheinander bringen. Why am I giving you this counsel? Warum gebe ich dir diesen Rat? Because what we consider as being a pastor is part of a system of hierarchy that is unbiblical. Weil das, was wir als Pastor ansehen, Teil eines Systems, einer Hierarchie ist, die unbiblisch ist. So you're a young lady. Du bist also eine junge Dame. I can imagine that you're married, otherwise in Brazil you would not be a pastor as a woman. Und ich denke, dass du verheiratet bist, denn sonst wärst du in Brasilien keine Pastorin als Frau. So my advice to you is establish a great marriage. Mein Rat für dich ist, baue eine großartige Ehe auf. Love the people around you in the church that you're part of. Liebe die Menschen in deinem Umfeld und in der Gemeinde, zu der du gehörst. Show the love of Jesus in your small town wherever you go. Zeige die Liebe Jesu in deiner kleinen Stadt, wo immer du auch hingehst. And stop creating a church, this system that's gonna burn you out where you are and cause you to be stressed. Und hör auf, eine Gemeinde zu schaffen, dieses System, das dich ausbrennen und auslaugen wird und das dich nur stressen wird. This is my honest advice to you. Das ist mein ehrlicher Rat für dich. Because otherwise it will not be very long. Denn sonst dauert es nicht lange. And you will consider yourself above these people that you're now leading. Bis du dich als höher ansiehst als die Menschen, die du nun leitest. And the people will put pressure on you and demand things that you will not be able to fulfill. Und die Menschen werden Druck auf dich ausüben und Dinge einfordern, die du nicht erfüllen kannst. So my advice, tell everybody, hey, I'm not your pastor anymore. Das ist mein Rat. Sag allen, hey, ich bin nicht länger eure Pastorin. Jesus is your pastor. Jesus ist euer Pastor. But I'm happy to help you grow in Jesus. Aber ich helfe euch sehr gerne, in Jesus zu wachsen. And then together, learn to love Jesus and walk with Jesus in your little town, in your little church. Und dann zusammen lernt mit Jesus zu gehen und zu leben in eurem kleinen Ort und eurer kleinen Gemeinde. Pastor's wife, do you have an advice? Komm, Pastor. Als Frau eines Pastors hast du einen Rat? Ich bin nicht die Frau eines Pastors. I'm not a pastor's wife. I don't have any advice. Ich bin nicht die Frau eines Pastors. Und ich habe keinen Rat. This one? Ich habe einen guten Job, aber es ist seit vielen Jahren mein Traum, meine eigene Firma zu haben. Das gesamte Familieneinkommen wird dafür notwendig sein. Look. Schau. She's saying, I have a good job, but it's my dream for many years to have my own company. The whole family income is going to the expenses. Look, unless God speaks to you in a way that is so 1000% clear, wenn Gott nicht zu dir auf eine Weise spricht, die so 1000%ig klar ist, to quit your job and have this business, dass du deinen Job kündigen sollst und diese Firma gründen sollst, and you have the faith that you can do it without any debt and without having a partner that's not a Christian. Und nur wenn du den Glauben hast, dass du es tun kannst, ohne irgendwelche Schulden und ohne einen Partner, der kein Christ ist. Ich würde dir eigentlich raten, es ganz ohne Partner zu machen. Wenn du nicht diese 100%ige Überzeugung hast, lass den Traum los. Because you will always do where your heart is taking you. Denn du wirst immer das tun, wohin dich dein Herz führt. I've seen so many people that did not take Daniel's most important advice that he's ever taught anywhere in the world. Ich habe so viele Leute erlebt, die nicht Daniels wichtigsten Rat befolgt haben, den er jedem auf der ganzen Welt beigebracht hat. Live by common sense. Lebe mit gesundem Menschenverstand. Don't let the dream of your heart get you into debts, into stress, your family destroyed. Don't do that. Lass nicht zu, dass dich der Traum deines Herzens in Schulden und Stress bringt und deine Familie zerstört. Mach das nicht. Serve God by serving your family and working happily at your job. Diene Gott, indem du deiner Familie dienst und glücklich in deinem Job arbeitest. Don't let somebody put something into your heart, some kind of dream that will bring you to prosperity and great success, and then in the end it's not happening. Lass nicht zu, dass jemand etwas in dein Herz hineinlegt. Irgendeinen Traum, der dir Wohlstand und großen Erfolg einbringt, was am Ende nicht geschieht. That'd be my counsel to you. Das wäre mein Rat für dich. David doesn't have a job. Até falou, eu não tenho trabalho, então não sei. Muss Gebet immer damit beginnen, dass man den Herrn erhebt? Ist das eine Regel? Does prayer always have to start with exalting the Lord? Is that a rule? We have 19 videos on YouTube about how to pray and the fast in the new covenant. No, watch them. Wir haben 19 Videos auf YouTube über Gebet und Fasten im Neuen Bund. Schau sie dir an. But I will tell you this. Aber ich werde dir dies sagen. Everything in the new covenant starts with God. Nothing starts with you. Alles im Neuen Bund beginnt mit Gott. Nichts beginnt mit dir. Everything. Alles. Fasting, praying, giving, everything starts with what Jesus did for you. Fasten, beten, geben, alles beginnt mit dem, was Jesus für dich getan hat. So, for me to go into prayer and start with myself doesn't even make sense. Deshalb macht es für mich gar keinen Sinn, ins Gebet zu gehen und mit mir zu beginnen. So, however you connect with God, but it has to all start with what God did already for you. Wie immer du dich mit Gott verbindest, es muss immer damit beginnen, was Gott bereits für dich getan hat. I believe yes, it is a rule. Ich glaube ja, es ist eine Regel. So you focus on God, focus on what he did, thank him for what he did. Fokussiere dich auf Gott, richte dich auf das aus, was er getan hat, danke ihm für das, was er getan hat. Then let him lead you wherever he's taking you. Dann lass ihn dich leiten, wo immer er dich hinführt. Don't you have those audios in a place? Hast du nicht diese Audios? Yeah, I'm sure we have them on Spotify. Spotify, that's everything on Spotify too. Ja, ich bin sicher, wir haben das auch auf Spotify. I just watch videos. Das sind nur Audios, wenn Sie keine Videos anschauen wollen. Mhm. Yeah, but start everything with Jesus and what he did, nothing with yourself. Ja, aber fang alles mit Jesus an und mit dem, was er getan hat, nichts mit dir selbst. Reinhard, ist die Alterung des Körpers nicht eine Form von Krankheit? Reinhard, is the aging of the body not a form of sickness? Well, look at Debbie. Tja, schau dir mal Debbie an. The older she gets, the younger she looks. Je älter sie wird, desto jünger sieht sie aus. See, she's healthy. Seht ihr, sie ist gesund. Now, look, my dear friend. Schau, mein lieber Freund. I have heard of people who are 300 years old and still alive. Ich habe von Leuten gehört, die 300 Jahre alt sind und immer noch leben. Oh ja. Was? There are people, it's been proven, they are alive, they're over 300 years old. Oh ja, es gibt Menschen, das ist erwiesen, sie sind über 300 Jahre alt, ja. Uh-huh. Where? Wo? In Asia. In Asien. In the Himalayas. Im Himalaya. Oh ja, oh ja. And look at this. I Ali. They all did the same guy what? Sri Lankan dude is doing. Sie alle taten dasselbe, die in Sri Lanka tun das. They're all doing the same thing that the guy from Sri Lanka does. Sie tun dasselbe, was der Kerl aus Sri Lanka tut. They said Jesus is the bread of life. If I live off Jesus, I will never die. Sie sagen, Jesus ist das Brot des Lebens. Wenn ich von Jesus lebe, werde ich niemals sterben. So people believe in their hearts that their physical body will not come to the place of age and die. Menschen glauben in ihrem Herzen, dass ihr irdischer Körper nicht an den Punkt des Alters kommt und stirbt. So they just spend time with Jesus all day for endless hours and they don't die. Sie verbringen einfach Zeit mit Jesus den ganzen Tag, unzählige Stunden und sie sterben nicht. So in a sense I agree with you. In gewisser Hinsicht stimme ich dir zu. But you will always only have what your heart believes. Aber du wirst immer nur das haben, was dein Herz glaubt. Most people believe that the older we get, the weaker we get. Die meisten Menschen glauben, je älter wir werden, desto schwächer werden wir. Everything in our body slows down. Alles in unserem Körper wird langsamer. You will have exactly what you have decided to believe in your heart. Du wirst genau das haben, was du entschieden hast, in deinem Herz zu glauben. I don't want to spend the last years, whenever they have arrived, on my life, just elderly, sitting on a couch, waiting for Jesus to take me. Ich möchte die letzten Jahre meines Lebens, wann immer sie kommen, nicht damit verbringen, dass ich alt auf einem Sofa sitze und warte, dass Jesus mich holt. I want to be to the last moment here on earth, mentally sharp, physically well, enjoying everything what God put me on this earth for. Ich möchte bis zum letzten Moment hier auf der Erde geistig klar, körperlich gesund sein und alles genießen, wozu Gott mich auf diese Erde gestellt hat. And when God says, Reinhard, that's all I had for you to live. I said, okay, I'm going to call my family and say, guys, I'm leaving and I go to heaven. Und wenn Gott sagt, Reinhard, das ist alles, was ich für dein Leben geplant habe, dann sage ich, okay, ich werde meine Familie und alle meine Freunde rufen und sagen, Leute, ich werde gehen und ich gehe in den Himmel. So I'm not sure if I would call it a sickness, but I don't think anybody should die of old age. Ich weiß also nicht, ob man es eine Krankheit nennen sollte, aber ich denke nicht, dass jemand am hohen Alter sterben sollte. I think we should die because our purpose on earth is done and we go to be with Jesus. Ich denke, wir sollten sterben, weil unsere Bestimmung auf dieser Erde erfüllt ist und wir sollten gehen, um mit Jesus zu sein. So be very careful what you think about aging. Very careful. Also sei sehr vorsichtig, was du über Alterung denkst. Sehr vorsichtig. Stop filling your mind with everything the world tells you about aging and fill your mind with what the Bible tells you about aging. Hör auf, dein Denken mit allem zu füllen, was dir die Welt über Alterung sagt und füll dein Denken damit, was die Bibel über Alterung sagt. Ah, you know, I'm gonna get older, it's gonna be slower. Ah, wenn ich älter werde, werde ich langsamer. These very words are literally, they have energy and your body is matter. Genau diese Worte haben buchstäblich Energie und dein Körper ist Materie. So energy changes matter. Energie verändert Materie. There is scientific evidence that your word can alter the DNA of your own body. Es gibt wissenschaftliche Beweise, dass deine Worte die DNA deines Körpers ändern kann. So you keep saying, I'm going to get slower. Your body says, all right, I'll obey that commandment. Wenn du also ständig sagst, ich werde langsam, dann sagt dein Körper, okay, ich gehorche diesem Befehl. So in my understanding, don't allow these thoughts and never let these words come out of your mouth. Nach meinem Verständnis gilt, erlaube diese Gedanken nicht und lass die Worte nie aus deinem Mund herauskommen. So Debbie, what's your secret that you keep getting younger when you get older? Also Debbie, was ist dein Geheimnis, dass du immer jünger wirst, wenn du älter wirst? I don't have a secret. No. Ich habe kein Geheimnis. I keep going back and forth. Sometimes I believe I'm getting older, sometimes I believe I'm not. Ich gehe immer vor und zurück. Manchmal glaube ich, ich werde älter, manchmal glaube ich, ich werde es nicht. I'm still fighting with like soul, body, spirit. Ich kämpfe immer noch. Seele, Körper, Geist, Seele, Körper. Don't worry, we'll fight together. Keine Sorge, wir kämpfen zusammen. Every time I lose the battle, I get another wrinkle. I like that. Jedes Mal, wenn ich den Kampf verliere, bekomme ich eine weitere Falte. Das gefällt mir. I like that. This we have to give the whole video with Debbie about this. Das gefällt mir. Wir müssen ein ganzes Video mit Debbie hierüber machen. Every wrinkle is where I lost a battle. Jede Falte steht für einen verlorenen Kampf. A battle of faith. I believe the wrong thing. Ein Kampf des Glaubens. Das falsche Glauben. I'm going to record a whole series about this with her. Ich werde eine ganze Serie darüber machen mit ihr. Wasn't it good? Wäre das nicht gut? Ja, Debbie. It's not the same. Seht ihr, ohne Debbie ist es nicht dasselbe. Also though, essential oils do help a lot. Aber auch ätherische Öle helfen viel. Way better than Botox. Viel besser als Botox. I mean, I never tried Botox. I don't know. Obwohl, ich habe Botox nie probiert. Ich weiß es nicht. But I can imagine from everything I've read and heard. Aber durch alles, was ich gelesen und gehört habe, kann ich es mir vorstellen. Yeah, they help a lot. Ätherische Öle helfen viel. So, faith. Also Glauben. And essential oil. Ätherische Öle. Having a positive attitude. Also eine positive Einstellung haben. Having a happy marriage. Eine glückliche Ehe haben. Keeping healthy. Gesund leben. Right, exercise. Das richtige Essen, Sport machen. So you can be 90 years old and still be doing great. Du kannst also 90 Jahre alt sein und immer noch Gewichte stemmen. We'll do it. There you go, we'll do it. Wir werden es tun. With less wrinkles. Mit weniger Falten. She is so amazing. I love Debbie so much. I tell you what. Sie ist so fantastisch. Ich liebe Debbie so sehr. I'm telling you. Ich sage euch etwas. I'm telling you, without Debbie, I would probably already look like 95. Ohne Debbie würde ich wahrscheinlich schon wie 95 aussehen. He doesn't use my oil. Er benutzt meine Öle nicht. Nein, sie erzählt alle meine Geheimnisse. But I don't use her oils, that's true. Ich nutze ihre Öle nicht, das stimmt. You know, it's extreme emergency. I will come to her and I will say, do you have an oil for me? Naja, in extremen Notfällen komme ich zu ihr und sage, hast du ein Öl für mich? Das stimmt. But I tell you what I do use. Aber ich sage, was ich nutze. I tell you what is one of the secrets that keeps me. Tell us. Whatever. Ich erzähle euch eines der Geheimnisse, das mich hält, was auch immer. Sag es uns. Besides the right heart belief. Neben dem richtigen Herzensglauben. Because I'm telling you, if you wake up in the morning feeling tired, if you start to believe you're tired, It's over. You've already lost your day. Denn ich sage dir, wenn du morgens aufwachst und dich müde fühlst und dann anfängst zu glauben, ich bin müde, dann ist es vorbei. Du hast den Tag bereits verloren. I'm serious. You're gonna be tired all night. Ich meine das ernst. Du wirst den ganzen Tag lang müde sein. So if you woke up, look in the mirror and say, oh, I'm getting old, oh, and if you believe that, it's only gonna speed up the process. Wenn du aufwachst, in den Spiegel schaust und sagst, oh, ich werde älter, oh, und wenn du das glaubst, wird es den Prozess nur beschleunigen. So your heart belief has so much to do with your physical well-being. Dein Herzensglauben hat also so viel zu tun mit deinem körperlichen Wohlbefinden. I'm gonna tell you one extra small secret. Und ich erzähle euch noch ein extra Geheimnis. Be happy with your wife. Sei glücklich mit deiner Frau. I'm telling you, a happy marriage is so good for you. Ich sage dir, eine glückliche Ehe ist so gut für dich. Und was ist mit den Menschen, die nicht verheiratet sind? Wow. Can't they be happy? Können sie glücklich sein? Be happy single. Tja, sei ein glücklicher Single. That's also a great key to marriage. Just be happy. Das ist ebenfalls ein großartiger Schlüssel zum Glück. Sei einfach glücklich. Just be happy. Sei einfach glücklich. No, but guys, I'm actually very serious. Leute, ich meine das wirklich ernst. Stress in my most important relationship with the person that I'm one flesh with, it's gonna age you. Stress in meiner wichtigsten Beziehung mit der Person, mit der ich ein Fleisch bin, muss mich zum Altern bringen. I'm sure I have to research it. You know, this is scientific. Ich bin sicher, ich muss das nachforschen, wissenschaftlich. But I'm so sure that stressful interpersonal relationships have to affect my body, for sure. Aber ich bin so sicher, dass stressige zwischenmenschliche Beziehungen meinen Körper beeinflussen müssen. Auf jeden Fall. All forms of stress. Yes, yeah, all forms of stress. Oder allein vom Stress. Ja, einfach nur vom Stress. But think. Aber überleg mal. The people most precious to you, if you live with them in constant stress and friction, how can this not affect your body? We are all one body, heart, soul, spirit. Die Leute, die dir am kostbarsten sind, wenn du mit ihnen in ständigem Stress und Spannung lebst, wie kann das deinem Körper nicht beeinflussen? Wir sind alle eins, Körper, Herz, Seele, Geist. So for me, my relationship with Debbie, you know, is the highest priority in my life. Of course, Jesus. That's of course. Für mich ist meine Beziehung mit Debbie die höchste Priorität in meinem Leben. Natürlich, Jesus, das ist logisch. But honestly, for me, my relationship with Debbie is way more important than doing life with you, having a mentoring, or even building Brazilian kids care. Aber ehrlich, meine Beziehung mit Debbie ist viel wichtiger für mich, als Lives mit euch zu machen, ein Mentoring zu haben oder Brazilian Kids Care zu bauen. It does me physically good too. Es tut mir auch körperlich gut. Just to hold and hug her, your whole body gets healthy. Wenn ich sie halte und umarme, wird mein ganzer Körper gesund. Ich werde hier aufhören. This is basically connected, kind of. Das ist eigentlich ein bisschen damit verbunden. Estamos en Cristo. Wir sind in Christus und wir sind geheilt. Warum sind wir krank? We are in Christ and we are healed. Why are we sick? The exact same reason why everything else that you have in Christ you don't experience. Aus genau demselben Grund, warum du alles andere nicht erlebst, was du in Christus hast. The exact same reason, because your heart doesn't believe. Aus genau demselben Grund, weil dein Herz es nicht glaubt. Don't know that it's already yours. Oder du weißt nicht, dass es bereits deins ist. This he knows, yes. This one knows, yeah. Aber diese Person scheint es zu wissen. Ja, er kennt ihn. So, my friend, let me explain something very simple to you. Mein Freund, lass mich dir etwas ganz Einfaches erklären. Daniel knows how many times I've said this. Daniel weiß, wie oft ich das gesagt habe. One of the most difficult things for a Christian is to confront the unbelief in his own heart. Eines der schwierigsten Dinge für einen Christen ist es, den Unglauben in seinem eigenen Herzen zu konfrontieren. It's easy for us to have a theology that comforts the unbelief. Es ist leichter für uns, eine Theologie zu haben, die den Unglauben tröstet. God didn't want to heal me. Gott wollte mich nicht heilen. There are mysteries that nobody will find out. Es gibt Geheimnisse, die niemand begreifen kann. The Lord has taken me. Der Herr nimmt mich. He wants to teach me something. Er will mir etwas beibringen. The truth is, if you do not experience everything that Jesus did for the cross, it's because your heart doesn't believe it. It's the simple truth. Die Wahrheit ist, wenn du nicht alles erlebst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, liegt es daran, dass dein Herz es nicht glaubt. Es ist diese einfache Wahrheit. But it's also the most painful truth. Aber es ist auch die schmerzhafteste Wahrheit. I cannot blame the devil. Ich kann den Teufel nicht beschuldigen. I cannot blame God. Ich kann Gott nicht beschuldigen. I cannot blame my wife. Ich kann meine Frau nicht beschuldigen. I cannot blame the church. Ich kann die Gemeinde nicht beschuldigen. I cannot blame the pastor. Und auch nicht den Pastor. I can only say, I did not take the time to develop a heart of true faith. Ich kann nur sagen, ich habe mir nicht die Zeit genommen, ein Herz des echten Glaubens zu entwickeln. It's that simple. So einfach ist das. So whatever you experience today is because your heart has been programmed to believe that. Was immer du also heute erlebst, liegt daran, dass dein Herz programmiert wurde, das zu glauben. We've got to stop making faith something rational. Faith is not I believe in the name of Jesus, it's written I believe. No, it's not faith. Und wir müssen aufhören, Glauben zu etwas Rationalem zu machen. Glaube ist nicht. Ich glaube im Namen Jesu, es ist geschrieben, ich glaube. Das ist kein Glaube. If what you believe does not have emotions involved, it's not even biblical faith. Wenn das, was du glaubst, keine Emotionen beinhaltet, ist das kein biblischer Glaube. Why do I say that? Und warum sage ich das? Because the Bible is so clear that you believe with the heart, and the heart is the seat of your emotion. Weil die Bibel so klar sagt, dass du mit dem Herzen glaubst und das Herz ist der Sitz deiner Emotionen. But what have we done? Aber was haben wir getan? We have accepted Plato's teaching in the church much more than the Bible teaching. Wir haben Platos Lehre in der Gemeinde viel mehr akzeptiert als die Lehre der Bibel. So Plato said, oh, the emotions are soul and they have to be controlled by the power of the will. Plato sagte, die Emotionen sind Seele und sie müssen kontrolliert werden durch Willenskraft. So the church is taking that. Und das hat die Gemeinde oder die Kirche genommen. The church, it doesn't matter what you feel, just say, I believe, I believe, I believe, I believe. It doesn't work. Und gesagt, es ist egal, was ich glaube. Ich sage einfach, ich glaube, ich glaube. Das funktioniert nicht. Never will work. Das wird nie funktionieren. So the reason why you're sick is because you don't believe the right things. Der Grund, warum du krank bist, ist also, dass du nicht die richtigen Dinge glaubst. The reason why you're poor is because you don't believe the right things. Der Grund, warum du arm bist, ist, dass du nicht die richtigen Dinge glaubst. The reason why you experience everything negative that you're not supposed to experience is because you don't believe the right things. Der Grund, warum du alles Negative erlebst, das du nicht erleben sollst, ist, dass du nicht die richtigen Dinge glaubst. So look. Also schau. Faith is the substance of things you hope for. Glaube ist die Substanz der Dinge, auf die du hoffst. Hebrews 11, verse 1. Hebräer 11, 1. The evidence of the things you don't see. Der Beweis der Dinge, die du nicht siehst. But where is that evidence? Aber wo ist dieser Beweis? It's in your heart. Er ist in deinem Herz. Because faith is a heart thing. You have to believe with your heart. Denn Glaube ist eine Herzenssache. Du musst mit deinem Herzen glauben. The heart is thoughts mixed with feelings which turn into emotion. Das Herz sind Gedanken, die mit Gefühlen vermischt sind, die zu Emotionen werden. So if in your heart you don't have the evidence, you haven't yet come to true faith. Wenn du also in deinem Herzen noch keine Gewissheit oder Beweis hast, bist du noch nicht zu echtem Glauben gekommen. You have to feel healed in your heart, not in your body by the symptoms. Du musst dich geheilt fühlen in deinem Herzen, nicht in deinem Körper durch die Symptome. Once your heart has this incredible conviction, wow, I'm healed in Jesus. And the heart feels it, the body will respond. Wenn dein Herz erst einmal diese unglaubliche Überzeugung hat, wow, ich bin geheilt in Jesus, und dein Herz das empfindet, wird dein Körper reagieren. At the bottom line is, let's all learn to live from our hearts and stop being so rational people. Und das Wesentliche ist, lasst uns alle lernen, aus unserem Herzen zu leben und aufhören, so rational zu sein, Leute. Can I have to choose some question? That would be really nice. Möchtest du eine Frage auswählen? Das wäre wirklich nett. Du kannst sie alle durchgehen. You can go through all of them. No, you don't. She's doing fine. That's nein, das passt so. Es passt für Debbie. Please write a book about intimacy identity with Christ. Identity with Christ. Yes, about 20 books people want me to write. Bitte, Reinhard, schreibe über die Identität in Christus ein Buch. Ja, die Leute wollen, dass ich noch 20 Bücher schreibe. Ich habe jede Menge Kurse gemacht und ich bete viel. Ich bin ein Physiotherapeut und ein Personal Trainer und ich kann nicht wohlhabend werden. Was mache ich falsch? Mein finanzielles Leben ist im Chaos. This is a question that almost makes me cry. Das ist eine Frage, die mich fast zum Weinen bringt. And then he continues. Ele continua. Paulo, Sou personal e terapeuta, tenho muitos cursos e mesmo assim não consigo prosperar financeiramente. So basically this guy is saying, I've done a lot of courses and I'm praying a lot. I'm a physical therapist and a personal trainer and and all these courses, and I can't prosper. And where am I going wrong? My financial life is a mess. Look. Schau. Again, you are going wrong in your heart. Noch einmal, du bist in deinem Herzen auf dem falschen Weg. Because you have believed that the courses are going to teach you how to get out of your financial situations. Of course they don't. Denn du hast geglaubt, dass dir die Kurse beibringen, wie du aus deiner finanziellen Notlage herauskommst. Natürlich tun sie das nicht. Look. Schau. Let's say Amen to Daniel and his teaching. Sagen wir Amen zu Daniel und seiner Lehre. Common sense. Gesunder Menschenverstand. Look at all of the people who have spent so much money on the courses that the coaches offer. Schau dir alle Menschen an, die so viel Geld für die Kurse ausgegeben haben, die die Coaches anbieten. Do your research. Recherchiere das einmal. And you will find out the majority have lost all the money, but have not gained the prosperity. Und du wirst feststellen, die Mehrheit hat nur Geld verloren, aber sie haben keinen Wohlstand erlangt. And the coaches are the ones who prosper with your money, who is losing it. Und die Coaches sind diejenigen, die wohlhabend werden mit deinem Geld, das du verlierst. So unless somebody is teaching you how to connect with what Jesus did for you on his cross, you're not gonna get out of your mess. Solange dir nicht jemand beibringt, wie du dich mit dem verbinden kannst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, wirst du nicht aus deinem Chaos herauskommen. You ask me where you went wrong. Du hast mich gefragt, was du falsch gemacht hast. And I'm telling you my belief. Und ich sage dir meine Überzeugung. Because if your heart really believes what Jesus did, you will not chase money anymore, but you are chasing money. Denn wenn dein Herz wirklich glaubt, was Jesus tat, wirst du keinen Geld mehr hinterherjagen, aber du jagst Geld hinterher. Think. Überleg mal. Courses, doing this, doing that, do prosper. That whole thing, it's already the wrong motive. Kurse, dies und das tun, um wohlhabend zu werden, das Ganze ist bereits das falsche Motiv. If Jesus has done everything that I can prosper, why do I still have to pursue prosperity? Just ask this one question. Wenn Jesus alles getan hat, dass ich wohlhabend bin, warum muss ich dann immer noch Wohlstand hinterherjagen? Stell dir diese eine Frage mal. See, I'm prosperous and I've never pursued prosperity and never will my whole life. Ich bin wohlhabend und ich habe Wohlstand nie verfolgt und ich werde das nie tun, mein ganzes Leben lang. I will never do anything that is motivated by gaining money. I do everything by the motivation of serving Jesus. Ich werde nie etwas tun, das motiviert davon ist, Geld zu verdienen. Ich tue alles aus der Motivation, dass ich Jesus diene. So, you need to ask, what's wrong in my heart? What heart beliefs are wrong? Du musst dich also fragen, was stimmt nicht in meinem Herzen? Welche Herzensüberzeugungen sind falsch? And your heart belief is, if I learn the right techniques from the right people, who are convincing me, then I will also be like them prosperous. But that's not true. Und dein Herzensglaube ist, wenn ich Techniken von den richtigen Leuten lerne, die mich überzeugen, dann werde ich so erfolgreich sein wie sie. Aber das stimmt nicht. It's not true. Das stimmt nicht. Prosperity has to do with what Jesus did for me and what I believe about that in my own heart. Wohlstand hat mit dem zu tun, was Jesus für mich getan hat und was ich darüber in meinem eigenen Herz glaube. But you know what? Aber weißt du was? It's easier to pay 10, 15, 20,000 reais for a course than to face the mess in your heart and spend a few months fixing it. Es ist einfacher, 1000, 2000, 3000 Euro für einen Kurs zu bezahlen, als das Chaos in deinem Herz zu konfrontieren und ein paar Monate damit zu verbringen, es in Ordnung zu bringen. See, I've never ever remember having promised anybody. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals jemandem versprochen habe, that, you know, we have this course, or we have this thing. If you buy it, you will prosper. Ah, wir haben diesen Kurs, wir haben diese Sache. Wenn du ihn kaufst, wirst du wohlhabend. You're gonna prosper if your heart believes the right things, not if you buy anything from me. Du wirst wohlhabend, wenn dein Herz die richtigen Dinge glaubt und nicht, wenn du irgendetwas von mir kaufst. That's what I totally and honestly believe. Das glaube ich absolut und wirklich wahrhaftig. So the people who walk with me, I'm not teaching them how to prosper. I'm teaching them how to get hold of everything that Jesus did for them in their heart. Den Menschen, die mit mir gehen, bringe ich nicht bei, wie sie wohlhabend werden. Ich lehre sie, alles zu ergreifen, was Jesus tat für sie, in ihren Herzen. So what happens? Was passiert? The marriages change. Die Ehen ändern sich. Their financial lives change. Ihr finanzielles Leben verändert sich. Physical well-being change. Ihr körperliches Wohlergehen ändert sich. Everybody who walks with me and is willing to learn what Jesus did for them, their life changes. Alle, die mit mir gehen und bereit sind, das zu lernen, was Jesus für sie tat, deren Leben ändert sich. Would you agree with that, Daniel? Stimmst du dem zu, Daniel? See, it's so, it's Jesus and your heart, guys. Siehst du, es ist Jesus und euer Herz, Leute. But a lot of people, I think, are also living above their means. Doch viele Menschen leben auch über ihren Verhältnissen. Das ist sehr gut. Sie leben, als ob sie reich wären, obwohl sie nicht reich sind. It's like the rich people don't give out too much money usually. That's why they have a lot. Die reichen Menschen geben normalerweise nicht so viel aus, deshalb haben sie viel. The ones who have less give out a lot and should act like they have a lot, but they don't have a lot. Diejenigen, die weniger haben und gern mehr hätten, handeln so, als ob sie viel hätten, aber sie haben nicht viel. So if you don't have a lot of money, then learn to live with a budget so that you only spend what you do have. Wenn du nicht viel Geld hast, dann lerne mit einem Budget zu leben, damit du nur das ausgibst, was du tatsächlich hast. When you live within your budget, wenn du innerhalb deines Budgets lebst, your debts will start to go away and you will start to have money for the things that you want. Werden deine Schulden weggehen und du wirst Geld für die Dinge haben, die du möchtest. Very good. Das ist sehr gut. Yeah, listen to smart people like Vinicius. Ja, hört auf kluge Leute wie Vinicius. Well, Vinicius Lemus official, I think it's his Instagram. Ihr findet ihn auf Instagram. You know, he's the CEO of Brazilian Kids Care. Er ist der CEO von Brazilian Kids Care. But basically, Vinicius is a prudent person regarding his finances. Aber im Grunde genommen ist Vinicius eine umsichtige Person im Hinblick auf seine Finanzen. Eu Vini Lemos. Uh-huh. Ele é uma pessoa muito prudente quanto à vida financeira dele. You know, Vinicius will be careful and he will not spend money that he doesn't have carelessly. Or buy parcelada, you know, this kind of stuff. He's very intelligent. Vinicius ist vorsichtig und er gibt kein Geld aus, das er nicht hat. Er ist sehr intelligent. A lot of people's finances are in a mess, like Debbie said, not because of God's provision lacking, but because they just don't know how to handle money carefully. Buy everything they want. Die Finanzen von vielen Leuten sind ein Chaos. Nicht, weil es ihnen an Gottes Versorgung mangelt, wie Debbie sagte, sondern weil sie nicht wissen, wie sie sorgfältig mit Geld umgehen und weil sie alles kaufen, was sie wollen. Do you know what helped Debbie and me so much? Weißt du, was Debbie und mir so sehr geholfen hat? Among many other things. What? Neben vielen anderen Dingen. What helped Debbie and me so much is that we understood we are stewards of our finances and not owners. Was Debbie und mir so sehr geholfen hat, ist, dass wir begriffen haben, wir sind Verwalter unserer Finanzen und keine Besitzer. We do not consider a penny in our pockets our own. Wir betrachten keinen einzigen Cent in unseren Taschen als unseren eigenen. We are stewards. Wir sind Verwalter. Another secret. Ein anderes Geheimnis ist, buy a wife a dress every 3 months. Kauf deiner Frau alle 3 Monate ein Kleid. Okay. Okay. Another secret. No, she's so easy to convince. Sie ist so leicht zu überzeugen. Is to be more generous and give more of your money to other people instead of spending it on yourself. Ist großzügiger zu sein und mehr von deinem Geld an andere Menschen zu geben, als es für dich selbst auszugeben. A lot of people who are in financial need don't give very much money to other people. Viele Menschen, die in finanzieller Not sind, geben kein Geld an andere Menschen. The more you give, the more you will receive. So try it. Je mehr du gibst, desto mehr wirst du empfangen. So war. Look, I just have a question and I'm not accusing anybody. Schau, ich habe eine Frage und ich klage niemanden an. And that person who said I've done so many courses, obviously the person spent a lot of money. Und diese Person, die gesagt hat, ich habe so viele Kurse gemacht, hat offensichtlich viel Geld ausgegeben, in trying to find a way to prosper financially. Um einen Weg zu finden, finanziell erfolgreich zu werden. My question is, where would you be financially today if you would have given all the money to the poor who truly need it and whose God's heart is broken for them? Meine Frage ist, wo wärst du heute finanziell, wenn du all das Geld den Armen gegeben hättest, die es wirklich brauchen und für die Gottes Herz gebrochen ist? For the poor. Oder einfach für die Armen. You know, he who gives to the poor lends to the Lord. So these are questions we have to ask us. Wer den Armen gibt, leiht dem Herrn. Dies sind Fragen, die wir uns stellen müssen. One thing for me is clear. To chase money is the most senseless thing that a Christian can ever do. Eine Sache ist für mich klar. Geld nachzujagen ist das Sinnloseste, was ein Christ tun kann. Because the moment you do that, you open your heart to love money, which is a dangerous, dangerous thing. Denn in dem Moment, in dem du das tust, öffnest du dein Herz für die Liebe zu Geld und das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Maybe one day I should record a whole course about money. Vielleicht sollte ich eines Tages einen ganzen Kurs über Geld aufnehmen. No, another thing that they should do is start doing their job as unto the Lord is instead of right. To get money. Right. Was sie auch tun sollten, ist, ihren Job für den Herrn zu tun, anstatt dafür, um Geld zu verdienen. the people that you're serving, you serve right. that as if you're serving the Lord, right. you will have more pleasure in what you're doing right from the beginning anyway. Die Menschen, denen du dienst, diene ihnen, als ob du dem Herrn dienst. Dann wirst du von Anfang an mehr Spaß an dem haben, was du tust. Yeah, you know, it's like for instance. Zum Beispiel. I know God called me to preach and teach to people all over the world. Ich weiß, dass Gott mich berufen hat zu predigen und Menschen auf der ganzen Welt zu lehren. Guys, you have no idea how many times this happened. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft dieses passiert. We would like you to come and do a conference here. How much does it cost to bring you here? Wir möchten, dass du zu einer Konferenz kommst. Wie viel kostet es, dich hierher zu bringen? And they always say, no, I don't charge. Yeah, nothing. Und ich sage immer, ich verlange nichts. Now, if you choose to give me money to cover my cost or to bless me, that's between you and God. Wenn ihr euch entscheidet, mir Geld zu geben, um meine Kosten zu decken oder um mich zu segnen, dann ist das zwischen euch und Gott. I don't work for money. Ich arbeite nicht für Geld. Ah, but Reinhard, why do you have a mentoring that costs? Aber Reinhard, warum hast du dann ein Mentoring, das etwas kostet? Well, because that doesn't mean that I work for money. It simply means that my team has calculated very carefully and says, look, if you do this, it's very cheap and yet very nice and yet it covers all of our costs. Tja, das bedeutet nicht, dass ich für Geld arbeite. Es bedeutet einfach, dass mein Team hat halt sehr sorgsam kalkuliert und gesagt, wenn wir das so machen, ist es sehr günstig und dennoch sehr gut und es deckt alle unsere Kosten. And if I do these things completely, just making them available, most people will not even honor and appreciate this valuable content. So these are other reasons, but it's not because I'm after money through what I do. Und wenn ich diese Dinge einfach tun würde und sie zur Verfügung stellen würde, würden die meisten Menschen diese wertvollen Inhalte gar nicht schätzen und würdigen. Das sind die Gründe, aber ich tue es nicht, weil ich hinter dem Geld her bin für das, was ich tue. Watch your heart carefully, people. Behütet euer Herz sorgfältig, Leute. Meine Ehe ist ein Chaos. Mein Mann ist eiskalt. Was mache ich? My marriage is messed up. My husband is frozen. What do you do? Put him in the microwave. Leg ihn in die Mikrowelle. And put it on defrost. Und stell sie auf Auftauen. Sure. Natürlich. If he's frozen. Wenn er eingefroren ist. Listen to me. Hör mir zu. I know you're probably very miserable and very unhappy in your marriage. Ich weiß, dass du wahrscheinlich ziemlich elend und unglücklich in deiner Ehe bist. But you ask me what to do. Aber du hast mich gefragt, was du tun sollst. I'll tell you what to do. Ich sage dir, was zu tun ist. Leave your husband frozen and say, Jesus, how can I be the world's best wife? Lass deinen Mann eiskalt und sage, Jesus, wie kann ich die weltbeste Ehefrau sein? You are the one who satisfies me emotionally. Du bist derjenige, der mich emotional zufriedenstellt. And I'm so sorry that I was in that marriage to get something out of it. Und es tut mir so leid, dass ich in dieser Ehe war, um etwas daraus zu bekommen. That is selfish. Das ist egoistisch. I don't want to live selfish anymore. Und ich will nicht mehr egoistisch leben. So from now on, Jesus, help me to simply be the best wife and not worry anymore about what I can get. Also hilf mir von jetzt an, Jesus, dass ich die beste Ehefrau sein kann und mir keine Sorgen darüber mache, was ich bekomme. You see, in my marriage, the only thing I think about is, how can I be the best husband for Debbie? In meiner Ehe denke ich nur an die eine Sache. Wie kann ich der beste Ehemann für Debbie sein? I really don't think, how can I get her to be nice to me? Ich denke wirklich nicht, wie kann ich sie dazu bringen, nett zu mir zu sein? Because that's nothing to do with me. Denn das hat nichts mit mir zu tun. The only thing that has to do with me, how can I be a good husband? Das Einzige, was mit mir zu tun hat, ist, wie kann ich ein guter Ehemann sein? And the benefit is, we have a happy marriage. Und der Effekt davon ist, wir haben eine gute Ehe. Stop being selfish in the relationship. Stop. Hört auf, egoistisch in einer Beziehung zu sein, Leute. Amen. Amen. We should do one time one of those with Anna here too. Wir sollten auch mal ein Live mit Anna machen. Oh, das wäre nett. Frag sie, ob sie bereit dazu ist. Ah, wahrscheinlich wäre sie das. Wir wollen das tun. Erkläre diesen Bibelvers aus Apostelgeschichte 16,31. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Explain this Bible verse in Acts 16,31. You believe in the Lord and you and your house will be saved. There's nothing to explain. Da gibt es nichts zu erklären. God never said that to you. Gott hat das nie zu dir gesagt. Paul said that to one person in a specific situation, in a specific culture, and that's not about biblical teaching. Paulus hat das zu einer Person in einer speziellen Situation und einer speziellen Kultur gesagt, und das ist keine biblische Lehre. You cannot teach a make it. You cannot make a doctrine on a story that happened in the Bible. Du kannst keine Doktrin aus einer Geschichte machen, die in der Bibel passiert ist. Now, if there is things in the story that the Bible actually teaches as doctrine, you can use the story. Wenn es Prinzipien in der Geschichte gibt, die die Bibel tatsächlich lehrt, dann kannst du die Geschichte verwenden. But Paul never said it to anybody else. Aber Paulus sagte das so niemand anderem. Peter didn't teach it, James didn't teach it, John didn't teach it, Jesus didn't teach it. Nobody taught that. Petrus lehrte es nicht, Jakobus lehrte es nicht, Johannes lehrte es nicht, Jesus lehrte es nicht. Keiner lehrte es. The Bible teaches the opposite. Die Bibel lehrt das Gegenteil. That you get saved by your faith. Dass du durch deinen Glauben gerettet wirst. So, this is a story, remember. Erinnere dich, dies ist eine Geschichte. So, that has nothing to do with you. Das hat nichts mit dir zu tun. Now. Jetzt. Can the Holy Spirit take this verse and say, hey, this is for you. You believe in your whole house built safe. Of course the Holy Spirit can do that. Kann der Heilige Geist diesen Vers nehmen und sagen, hey, das ist für dich. Glaube an den Herrn und du und dein Haus werden gerettet. Natürlich kann das der Heilige Geist tun. Then it will happen. Dann wird es passieren. Yeah, if you believe it, declare it should. Wenn du es glaubst und proklamierst. Ja, wenn du es glaubst und proklamierst, natürlich. But it's not a doctrine. Aber es ist keine Doktrin. Let's ask Annalija if on next Monday she would like to be here with us. Fragen wir Annalija, ob sie am nächsten Montag hier mit uns sein will. Because our video maker will be a Marcella, so we can make a setting that it's going to be really pretty. Sit around maybe and do that. Mm-hmm. That'd be great. Denn unsere Videoproduzentin wird Marcella sein. Dann können wir ein Setting aufbauen. Das wird wirklich schön. Vielleicht zusammensitzen und das tun. Das wäre großartig. Frag sie mal. Kannst du mir das mit dieser Überwachung erklären, die viele Gemeinden haben? Can you tell me about this vigilance that many churches do? No, because I have nothing to do with what many churches do. Ask them. Nein, denn ich habe nichts damit zu tun, was viele Gemeinden tun. Frag sie. It's like go and talk to pastors, talk to people. I don't let them do whatever they want. Geh und sprich mit Pastoren und diesen Leuten. Lass sie tun, was immer sie wollen. Look, let's do this one. Vamos responder mais uma pergunta. Was denkst du über die katholischen Geschwister? What do you think about the Catholic brothers and sisters? O que você acha sobre os irmãos e irmãs católicos? Well, I think exactly the same thing that God thinks about them. Ich denke genau dasselbe über sie, was Gott über sie denkt. That's my answer. Das ist meine Antwort. What do you think about them? Was denkst du über sie, Debbie? I think the same thing as God and you think about them. Ich denke dasselbe, was Gott und was du über sie denkst. I tell you. Ich sage dir. If they love God, if they love Jesus, we love them. Wenn sie Jesus lieben, lieben wir sie. We love them anyway. Nein, wir lieben sie so oder so. Ich wollte gerade sagen, halt mal, unsere Liebe ist unter Vorbehalt. She quickly fixed that. Tem que resolver isso seu coração. No, she did. Ela já resolveu. The moment she said, hang on, okay. Sie hat das schnell korrigiert, sie hat es getan. In dem Moment, als sie sagte, dachte sie, halt mal. That was a good one. Das war gut. Look. Let me tell you something. The problem is not with the Catholic brothers and sisters, the problem is in your heart. Aber schau, ich will dir etwas sagen. Das Problem sind nicht die katholischen Brüder und Schwestern, das Problem ist dein Herz. Because you put in the word Catholic instead of saying, what do you think about my brothers and sisters? Denn du hast das Wort katholisch eingefügt anstatt, was denkst du über meine Brüder und Schwestern? What does it matter where your brothers and sisters go to? Welche Rolle spielt es, wohin deine Brüder und Schwestern gehen? What does it matter, what theology your brothers and sisters? Welche Rolle spielt es, welche Theologie deine Brüder und Schwestern haben? So, if they are my brothers and sisters, then they are my brothers and sisters. I don't care in which denomination they are. Wenn sie meine Brüder und Schwestern sind, dann sind sie meine Brüder und Schwestern. Es ist mir egal, welche Denomination sie angehören. Now, if you would ask me, what do you think about the Catholic Church? That's a completely different story. Wenn du mich gefragt hättest, was denkst du über die katholische Kirche, dann ist das etwas ganz anderes. But you've asked me what I think about brothers and sisters in the Catholic Church. Aber du hast gefragt, was ich über Brüder und Schwestern in der katholischen Kirche denke. Brothers and sisters are brothers and sisters. We're part of the same body. We all go to the same heaven. Brüder und Schwestern sind Brüder und Schwestern. Sie sind Teil desselben Leibes. Ihr geht alle in denselben Himmel. In heaven, there's not going to be a corner for Catholics, a corner for Baptists, a corner for Pentecostals, and a corner for those who don't like the church anymore. Im Himmel wird es nicht eine Ecke für Katholiken, eine Ecke für Baptisten, eine Ecke für Pfingstler und eine Ecke für die geben, die die Kirche nicht mögen. Just some brothers and sisters are easier to get along with than others. Für einige Brüder und Schwestern wird es leichter sein, mit den anderen auszukommen. And the Catholics ones are the ones who are easy to get along with. Und die Katholiken sind in Wirklichkeit diejenigen, mit denen man leicht auskommen kann. Because they're not so judging, so judgmental as many of the evangelicals. Denn sie sind nicht so richtend wie viele von den Evangelikalen. So let's love all our brothers and sisters. Also lasst uns alle unsere Brüder und Schwestern lieben. By this the whole world shall know that you're my disciples by the love you have for one another except for Catholics. Dadurch wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, die ihr füreinander habt, außer für die Katholiken. No, brothers and sisters are brothers and sisters. Nein, Brüder und Schwestern sind Brüder und Schwestern. Look what I like to say. Hör, was ich gerne sagen will. In heaven there are no pastors. Im Himmel gibt es keine Pastoren. When I went to heaven, I didn't see a single pastor in heaven. Als ich in den Himmel ging, sah ich keinen einzigen Pastor im Himmel. And the people get shocked. Und die Leute werden schockiert. I said the only people I ever saw in heaven are people washed by the blood of Jesus Christ. Die einzigen Personen, die ich im Himmel sah, waren Menschen, die gewaschen waren im Blut von Jesus Christus. I've never seen somebody in heaven with the right theology. Ich habe nie jemanden im Himmel gesehen mit der richtigen Theologie. Or a title. Or a title. Oder Titel. Because when you go to heaven, you'll find out how messed up all of our theology was. Denn wenn du in den Himmel kommst, stellst du fest, wie durcheinander all unsere Theologie war. And we will all find out how little we have understood walking this earth. Und wir werden alle feststellen, wie wenig wir verstanden haben, als wir auf dieser Erde unterwegs waren. And for the rest of eternity, we'll figure out the splendor and the glory of our beloved Jesus. Und für den Rest der Ewigkeit werden wir die Pracht und Herrlichkeit unseres geliebten Jesus herausfinden. And then when we stand before him, we will be overwhelmed because we realize he's so much more beautiful than we ever thought. Und dann, wenn wir vor ihm stehen, werden wir überwältigt sein, weil wir realisieren, dass er so viel herrlicher ist, als wir jemals gedacht hätten. So heaven is not about people believing the right doctrine. Im Himmel geht es also nicht darum, dass Menschen die richtige Lehre glauben. Heaven is about the blood of Jesus has purchased the people from every land, from every nation, from every tongue, from every tribe. It's the blood of the Lamb that does it, and not what you believe in the doctrine. Im Himmel geht es um das Blut Jesu, das Menschen aus jedem Land, aus jeder Nation, aus jeder Sprache und jedem Stamm erworben hat. Es ist das Blut des Lammes, das es getan hat, und nicht das, was du glaubst, welche Doktrin es ist. How I wish that Christians would focus less on the difference and focus more on Jesus. Wie wünschte ich, dass sich Christen weniger auf die Unterschiede und mehr auf Jesus fokussieren würden. So if you remind yourself that if it wouldn't be for the blood of Jesus, I would not even heading to heaven. You will never judge your Christian brother again. Erinnere dich mal, wenn das Blut Jesu nicht wäre, würden wir nicht einmal in den Himmel gehen. Wenn du daran denkst, wirst du nie wieder einen christlichen Bruder verurteilen. It's his blood that did it all. Es ist sein Blut, das alles getan hat. My covenant has been sealed by the blood. Der Bund wurde besiegelt durch das Blut. Guys, thank you. Leute, danke. I will see if Anna is willing to do a live with us next Monday. That will be so beautiful. Ich werde schauen, ob Anna bereit ist, nächsten Montag ein Live mit uns zu machen. Das wäre so schön. She has incredible wisdom to answer questions. Sie hat unglaublich viel Weisheit, um Fragen zu beantworten. She's a woman that I admire with all my heart so much. Sie ist eine Frau, die ich von ganzem Herzen bewundere, so sehr. And I promised her yesterday, if her husband doesn't take her to Bora Bora, I will. Und ich habe ihr gestern versprochen, wenn ihr Mann sie nicht nach Bora Bora bringt, werde ich das tun. And Debbie said, what? Und Debbie sagte, was? And I said, of course, you're gonna help me then. Und ich sagte, natürlich, du wirst in dem Prozess helfen. So Debbie immediately grabbed the diary and said, okay, let's make this happen right now. Also hat Debbie sofort ihr Tagebuch geschnappt und gesagt, okay, lass uns das festmachen, gleich jetzt. It's true. Das stimmt. True. Ja, das stimmt. So I guess one day you will hear, sorry, 2 weeks no live because Daniel, Annalegia, Devin, Renata and Bora Bora. Deshalb denke ich, eines Tages werdet ihr hören, sorry, 2 Wochen keine Lives. Daniel und Annalegia, Debbie und Renata sind in Bora Bora. Guys. Leute. We love you and we love serving you. Wir lieben euch und wir lieben es, euch zu dienen. Thank you. Danke. Instagram. Oh, sure. Bye. Ciao.